bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war Samstagabend und seit 2 Stunden saß Anton im Wohnzimmer, zusammen mit seinen Eltern und ihren Gästen, dem Ehepaar Kaas. Frau Kaas unterrichtete seit den Sommerferien an der Schule von Antons Mutter Sport. Sie war groß und massig wie eine Kugelstoßerin, hatte kurze schwarze Haare und einen Schnurrbart. Herr Kaas war das genaue Gegenteil seiner Frau. Klein und dünn, mit einer Stirnglatze und einem Zopf im Nacken. Gerade war die Unterhaltung beim Thema Sommerferien angelangt. Kann ich jetzt in mein Zimmer gehen? Was schon? Und ich dachte, du wolltest unseren Gästen noch von deinen Erlebnissen in Rumänien erzählen. Frau Kaas und ihr Mann interessieren sich bestimmt nicht für meine Erlebnisse. Und warum nicht? Ja, warum nicht? Ich wette, Sie glauben nicht an Vampire, oder? Vielleicht sollte Anton doch in sein Zimmer gehen. Es ist doch schon ziemlich spät. Danke, Vati. Waren Sie nicht nach Rumänien gefahren, weil Sie Anton von seiner Leidenschaft für Vampire abbringen wollten? Ja, und die Reise war auch sehr erfolgreich. Anton ist von seiner Vampirleidenschaft vollständig kuriert. Es war alles eine ganz normale Entwicklungsphase. Die Vampirphase, wie man es heutzutage nennt. Wie bitte? Vampirphase? Mhm. Der Ausdruck ist mir neu. Vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel darüber gelesen. Durch die Vampirphase gehen alle Kinder, stand in dem Artikel. Alle Kinder nicht. Unsere Melanie hätte gar keine Zeit für eine solche Phase. Nein, Melanie hätte dafür keine Zeit. Hast du den Artikel aufgehoben? Ich würde ihn gern mal lesen. Leider nicht. Ich dachte, in diesem Haus wäre das Thema Vampire ein für alle Mal abgehakt. Abgehakt? Anton schüttelte empört den Kopf. Auch wenn der kleine Vampir mit seiner Familie nach Transsilvanien umgezogen war, für ihn würde das Thema Vampire nie abgehakt sein. In seinem Zimmer ging er zum Nachttisch und nahm eine Dose heraus, die er darin versteckt hatte, und machte vorsichtig den Deckel auf. In der Dose befand sich Erde vom Ort der Ruhe, dem Heimatfriedhof der Familie von Schlotterstein. Für die Vampire hatte diese Erde eine ganz besondere, geradezu heilige Bedeutung. Anton schloss den Deckel wieder und stellte die Dose in den Nachttisch zurück. Dann legte er sich aufs Bett und seufzte. Die vergangenen 3 Monate seit ihrer Rückkehr aus Rumänien waren die langweiligsten Monate seines Lebens gewesen. Vielleicht hätte er doch in Transsilvanien bleiben und mit dem kleinen Vampir, mit Anna und mit Lumpi bei Graf Dracula in die Lehre gehen sollen. Über diesen Gedanken schlief Anton ein. Als er am nächsten Morgen zum Frühstück erschien, war er noch immer ziemlich schlecht gelaunt. Sag mal, wie hat dir eigentlich meine neue Kollegin gefallen? Die Frau Kaas? Weiß nicht. Schließlich ist sie eure Freundin. Man wird nicht gleich zu Freunden, indem man jemanden zum Abendessen einlädt. Aber apropos Freunde. Vati und ich finden, dass du dich in letzter Zeit zu sehr von deinen Altersgenossen absonderst. Ja. So? Ja. Frau Kaas hatte übrigens einen tollen Vorschlag, was dich betrifft. Ausgerechnet Frau Kaas? Sie meint, du solltest zur Tanzstunde gehen. Ich? Zur Tanzstunde? Nein, danke. Warum nicht? Dagegen gibt es 1000 Gründe. Na, dann fang mal an und nenn uns wenigstens drei überzeugende Gründe, weshalb du nicht zur Tanzstunde gehen möchtest. Tanzstunde ist nur für Mädchen. Ach, Unsinn. Mit wem sollten die Mädchen in der Tanzschule wohl tanzen, wenn nicht mit Jungen? Ich kann aber gar nicht tanzen. Eben. Deshalb sollst du es ja lernen. Und ich zieh kein weißes Hemd an. Und eine Krawatte binde ich erst recht nicht um. Heutzutage musst du das auch nicht mehr. Melanie trägt zur Tanzstunde meistens Jeans, sagt Frau Kahrs. Die Tochter von den Kahrs geht auch zur Tanzstunde? Ja. Na, wunderbar. Wunderbar? Heißt das, wir haben dich überzeugt und du freust dich schon auf die Tanzstunde? Nein, es heißt, ihr habt mir wunderbar den Sonntag verdorben. Ach, na, selbstverständlich können wir dich nicht zwingen, in die Tanzstunde zu gehen. Wir erwarten aber, dass du dir die Tanzschule Schwanenhals einmal ansiehst und an einer Probestunde teilnimmst. Und warum soll ich ausgerechnet in diese Tanzschule Hahnenschwalz gehen? Schwanenhals. Naja, weil Frau Kasi empfohlen hat. Kann ich auch Nein sagen? Nein. Na gut, wenn ihr darauf besteht. Mhm. Ja, wir bestehen darauf. Ich rufe dann gleich morgen in der Tanzschule Schwanenhals an. Klasse. Wie angedroht telefonierte Antons Mutter am nächsten Tag mit Herrn Schwanenhals und vereinbarte einen Termin für den kommenden Mittwoch. Die Schnupperstunde, wie Herr Schwanenhals sie nannte, sollte um 5:30 beginnen. Am Mittwoch klopfte sie bereits um 4:30 an Antons Zimmertür. Wenig begeistert zog Anton seine Windjacke über und folgte ihr zum Auto. Es ist übrigens ein besonderes Anliegen von Herrn Schwanenhals, die deutsche Sprache zu pflegen. In den meisten Tanzschulen wird inzwischen mehr Englisch als Deutsch gesprochen, sagt er. Bei ihm heißt es noch Tanzen und ein Schnellkurs wird Schnellkurs genannt und nicht Crashkurs. Mir gefällt Englisch. Ja, aber es ist nicht verkehrt, wenn man sich bemüht, das Alte zu pflegen und zu erhalten. Für die Erhaltung des Alten bin ich auch. Na, siehst du. Weißt du noch, wie ich mich für die Erhaltung des alten Friedhofs eingesetzt habe? Können wir jetzt bitte von etwas anderem als Friedhöfen sprechen? Von mir aus. Die Villa, in deren oberstem Stock die Tanzschule war, musste früher einmal reichen Leuten gehört haben. Schon die Eingangstür war riesig und mit Schnitzereien verziert. Aber richtig beeindruckt war Anton, als sie die Villa betraten. Der Boden war mit weißem Marmor gefliest. Eine geschwungene Treppe führte in den oberen Stock und die Wände waren mit teuer aussehendem Holz vertäfelt. Im obersten Stockwerk war es nicht mehr so elegant. Die Holzdielen waren abgetreten und die Tapeten sahen vergilbt und fleckig aus. Tanzschule Schwanenhals, die etwas andere Tanzschule, stand an der Tür zur Linken. Herein, wenn es ein Schneider ist. Herr Schwanenhals? Derselbige steht vor Ihnen. Und Sie müssen Frau Bonsack sein. Ja. Gnädige Frau, es ist mir eine Ehre. Und das ist Ihr Filius? Filius? Ich heiße Anton. Ein schöner Name. Finden Sie? Ja. Haben Sie noch nie von Ihrem Namensvetter gehört? Dem heiligen Antonius von Padua? Nein. Er las bei seinem heiligen Schein oft tief bis in die Nacht hinein. Das gefällt mir. Wissen Sie, ich lese auch gern im Bett bis nachts. Vampirgeschichten. Wann sollte man die auch sonst lesen? Und Sie sind heute zu einer Schnupperstunde hergekommen, Anton? Ich? Eigentlich war es die Idee meiner Mutter. Und Sie können ruhig du zu mir sagen. Oh nein! In der Tanzschule Schwanenhals sagen wir alle Sie zueinander. Das fördert den gegenseitigen Respekt. Aber kommen Sie doch herein. Ja. Vor ihnen öffnete sich ein Saal, dessen Wände mit Schwänen bemalt waren. Er wurde von Strahlern beleuchtet, die unter der Decke angebracht waren. Der Saal hatte einen Parkettfußboden und in der Mitte befand sich eine mit Spiegeln verkleidete Säule. Bis auf 2 Stuhlreihen und ein Klavier war er leer. Mit federnden Schritten ging Herr Schwanenhals ans Klavier. Nur wenige Augenblicke später kamen vier Mädchen in den Saal gelaufen. Guten Abend, Herr Schwanenhals. Guten Abend, meine Damen. Darf ich bekannt machen? Unser Gast für die heutige Tanzstunde, der junge Herr Anton in Begleitung seiner werten Mutter, Frau Bunsack. Die jungen Damen sind Cindy, Mindy, Leonore und Melanie. Wollen Sie unsere Gäste nicht begrüßen? Hallo, Frau Bunsack. Hallo, Anton. Hallo. Hallo. Nun erschienen die restlichen Tanzstundenschüler. Anton zählte 6 Mädchen und 7 Jungen. Ihnen folgten 4 Erwachsene, 3 Frauen und ein Mann. Sie wechselten ein paar Worte mit Herrn Schwanenhals und verschwanden in einem angrenzenden Raum. Von dort aus konnte man das Geschehen im Saal durch eine Glasscheibe verfolgen. Antons Mutter ging hinterher. Darf ich Sie nun bitten, sich für unser Lied zusammenzufinden, meine jungen Herrschaften? Ja, klar. Würden Sie auch dazukommen, Anton? Ja. Wo lernt man Walzer Schritte? Wo sagt man Danke bitte? Wo fühlt man sich zu Hause? Bei Saft und auch bei Brause. Wo wird sogar ein Trauerkloß die traurigen Gedanken los? Man braucht sie wie zum Eigerseits, die Tanzschule Schwanenhals. Wunderbar. Und nun wollen wir unserem Gast eine kleine Einführung geben. Wie nennt sich der Tanz, den wir lernen? Walzer! Lernen wir auch noch andere Tänze oder beschränken wir uns auf den Walzer? Wir beschränken uns. Und warum beschränken wir uns auf den Walzer? Weil es besser ist, eine Sache richtig zu kennen, als 10 Sachen oberflächlich. Hervorragend! Und nun wollen wir uns auf der Tanzfläche versammeln und unsere Walzerschritte üben. Darf ich bitten? Ich weiß gar nicht, wie man Walzer tanzt. Ich zeige es dir. So. Du musst deine rechte Hand unter mein linkes Schulterblatt legen. So? Ja, so. Und nun hebst du deinen linken Arm und nimmst meine rechte Hand. Ja. Genau. Und jetzt musst du deinen rechten Fuß schräg vorwärts zwischen meine Füße stellen und eine kleine Drehung nach rechts machen. Ja. Deinen linken Fuß stellst du zur Seite und dann schließt dein rechter Fuß zum linken. Mein rechter zum linken? Für den Anfang war das schon sehr gut. Ja? Und nun drehst du deinen linken Fuß schräg rückwärts nach rechts. Den rechten Fuß stellst du seitwärts, ja, schließt mit dem linken Fuß zum rechten. So. Machst eine halbe Rechtsdrehung. Wenn du willst, kannst du rück, drehen, Schluss, mitzählen. Was ist, Anton? Anton gab keine Antwort. Bei der halben Rechtsdrehung waren die Fenster in sein Blickfeld gekommen. Und hinter einem der Fenster hatte er ein kleines schneeweißes Gesicht gesehen. Es war Anna von Schlotterstein gewesen. Daran zweifelte er keine Sekunde. Konnte es sein, dass sie und ihre Familie in ihre alte Gruft auf den Friedhof zurückgekehrt waren? Aber was war dann aus der Lehrzeit der 3 Vampirkinder bei Graf Dracula geworden? Aua, das ist mein Fuß. Tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich eine Pause einlegen. Schon? Mir ist irgendwie komisch. Siehst auch ganz blass aus. Das kommt bestimmt von den vielen Drehungen. Wir können ja später noch mal tanzen. Ja. Anton setzte sich. Ihm war wirklich komisch. Aber das lag nicht an den Drehungen, sondern an dem völlig unerwarteten Auftauchen von Anna. Er war richtig erleichtert, als Herr Schwanenhals ankündigte, es sei nun Zeit für den abschließenden Schwanentanz. Melanie ließ den rothaarigen Jungen stehen, mit dem sie getanzt hatte, und kam zu Anton. Beim Schwanentanz musst du einfach mitmachen. Findest du? Ja. Schwanentanz, wir wackeln alle mit dem Schwanz. Wir schütteln das Gefieder und hüpfen auf und nieder. Wir machen unseren Hals ganz lang und gehen umher im Watschelgang. Anton kam sich reichlich albern vor. Aber da das Ende der Tanzstunde unmittelbar bevorstand, wackelte er mit den Hüften, schüttelte sich, hüpfte auf und ab, machte seinen Hals lang und ging im Watschelgang genau wie die anderen. 10 Minuten später saß er endlich wieder im Auto. Und, wie hat dir Melanie gefallen? Ich finde sie okay. Habt ihr euch denn nicht etwas näher kennengelernt? Was meinst du mit näher? Ihr habt euch bestimmt auch über private Dinge unterhalten. Kein Wort. Ich schätze, ich bin nicht der Typ. Ach, im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass Melanie... ich hatte das Gefühl, dass Melanie richtig verliebt in dich war. Mutti. Doch, wirklich. Und es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, oder? Vor allem dann nicht, wenn es sich um ein so reizendes, wohlerzogenes Mädchen wie Melanie handelt. Und ungewöhnlich hübsch ist sie auch noch. Ihr dunkles Haar, die großen Augen. Mutti, bitte. Jedenfalls denke ich, dass du allmählich das Alter erreicht hast, in dem du gern eine Freundin hättest, oder? Ich habe eine Freundin. So? Ja, Anna. Wie? Für mich heißt es nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Aber Anna ist doch weit weg. Das glaubst du. Zu Hause wartete Antons Vater bereits mit dem Abendessen auf sie. Anton nahm sich ein paar Bockwürstchen, eine Banane und ein großes Glas Milch. Möglicherweise trank Anna doch noch Milch und ging in sein Zimmer. Ohne das Deckenlicht einzuschalten, tappte er zum Schreibtisch. Dort stellte er das Tablett ab und öffnete das Fenster. Hallo, Anton. Tolle Überraschung, wie? Das kann man wohl sagen. Bist du frei? Frei? Ja, frei für ein paar nächtliche Abenteuer. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich das alles hier vermisst habe. Den netten alten Friedhof, unsere gemütliche Gruft Schlotterstein, dich. Ich hab dich auch vermisst. Ehrlich? Ehrlich. Du bist eben doch ein echter Freund. Und wann seid ihr zurückgekommen? Gestern Nacht. Eigentlich wollte ich mich gleich bei dir melden, aber dann war ich doch zu erschöpft. Und eure Lehrzeit bei Graf Dracula? Ist die schon zu Ende? Der Hölle sei Dank. Der Hölle sei Dank? War es so schlimm? Schlimmer! Für Anna, Lumpi und mich hatte Dracula nicht das kleinste bisschen Verständnis. Wenn du wüsstest, was für verstaubte Ansichten er hat. Allerfinsterstes Mittelalter. Aber die Welt hat sich verändert in dem halben Jahrtausend, seit Dracula Vampir wurde. Am meisten Ärger gab es natürlich mit Anna. Sie hat Dracula einen Oberpascha genannt. Stell dir das vor. Die beiden hatten Tag- und Nachtstreit. Tagsüber auch? Im Sarg? Sogar im Sarg. Durch die Sargdeckel hindurch haben sie sich noch gestritten. Anna war es schließlich, die Dracula so genervt hat, dass er uns drei in Vampir-Unehren entlassen hat. Jetzt ist unsere ganze Familie von Schlotterstein gebannt, bis Dracula uns vergeben hat. Und nun seid ihr alle wieder hier, in eurer alten Gruft? Alle nicht. Meine Großeltern und meine Eltern sind noch in Transsilvanien. Sie wollen Dracula umstimmen. Ha, damit werden sie garantiert keinen Erfolg haben. Dracula ist viel zu starrköpfig. Und Tante Dorothee? Die ist mit uns zurückgekommen. Dem Familienrat hat sie erzählt, dass sie zwei wachsame Augen auf uns haben will. Aber das ist nicht der wahre Grund. Sie hat sich in Dracula verliebt. Dann hätte sie doch erst recht in Transsilvanien bleiben müssen. Sie will ja auch zurückfliegen, sobald sie mit ihrer Verjüngungskur fertig ist. Sie macht eine Verjüngungskur? Ja. Dracula findet sie zu alt, obwohl er 300 Jahre älter ist als sie. Anna sagt, diese Einstellung ist typisch für einen Oberpascha. Aber Tante Dorothee behauptet, Anna wäre nur eifersüchtig. Einen Vorteil hat Tante Dorothees Verjüngungskur allerdings. Sie hat kaum Zeit, sich um uns zu kümmern. Als ich eben aus der Gruft abflog, hat sie sich gerade eine Gesichtsmaske aus schwarzer Friedhofserde aufgelegt, die bis Mitternacht einwirken soll. Wir haben also 4 ungestörte Stunden vor uns. Ich kann jetzt nicht mit dir fliegen. Hast du etwa den Umhang von Onkel Theodor nicht mehr? Klar habe ich den Umhang. Er ist sicher versteckt im Schrank. Ach, dann musst du vorher diese grässlichen Sachen da essen. Würstchen. Weißt du nicht, womit die gefüllt sind? Womit denn? Mit totem Fleisch. Pfui. Man soll sich von lebendigem, frischem ernähren. Lernt ihr das nicht in der Schule? Das lebendige Frische, von dem ihr euch ernährt, finde ich auch nicht sehr appetitlich. Ehrlich gesagt ziehe ich Würstchen vor. Das kann sich noch ändern. Milch! Igitt! Kannst du dir vorstellen, dass Anna wieder versucht, Milch zu trinken? Und rate mal, weshalb? Keine Ahnung. Deinetwegen. Seit Anna dich kennt, ist sie kein richtiger Vampir mehr, sondern ein Vampensch. Und was ist das? Ein Vampensch ist ein Zwitterwesen. Halb Vampir, halb Mensch. Sowas gibt es? Sicher. Du bist doch auch einer. Ich bin kein Vampensch. Ich bin ein Mensch. Und zwar hundertprozentig. Und was Anna betrifft, die habe ich vorhin in der Tanz... Hast du schon aufgegessen? Nein. Ich komme nachher noch mal vorbei. Anton aß sein Abendbrot, putzte die Zähne und sagte seinen Eltern gute Nacht. Um kurz nach 10 gingen seine Eltern ins Bett. Anton wartete, bis es in der Wohnung ganz still geworden war. Dann stand er auf, schlich zu seiner Zimmertür und drehte den Schlüssel herum. Endlich! Bist du soweit? Warte, ich muss noch den Vampirumhang überziehen. Und wohin fliegen wir? Zum Friedhof. Wir wollen 2 guten alten Bekannten einen Besuch abstatten. Aber es sind keine Vampire, oder? Im Geierteil. Gegenteil. Meinst du etwa Geiermeier und Schnuppermaul? Erraten. In Transsilvanien hatte ich richtig Sehnsucht nach den beiden. Was? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber wenn du wochenlang mit Dracula unterwegs bist, fängst du an, die merkwürdigsten Sachen zu vermissen. Zum Beispiel habe ich mich ganz schrecklich nach einem Mondgesicht mit Pickeln und Bartstoppeln gesehnt, das hinter der Scheibe erscheint, wenn ich ein paar Mal kräftig klopfe. Ich habe kein Mondgesicht. Und Pickel und Bartstoppeln erst recht nicht. Wieso beziehst du immer alles auf dich, Anton? Ich habe von Schnuppermaul gesprochen. Das konnte ich nicht wissen. Übrigens, ich war heute bei einer Schnupperstunde. Du warst bei Schnuppermaul? Eine ganze Stunde? Nein, ich war in der Tanzschule Schwanenhals und hatte eine Schnupperstunde. Das ist eine Art kostenloser Probestunde. Ah, verstehe. Du hast am Schwanenhals geschnuppert. War er schön, lang und weiß? Ich hab nicht geschnuppert, sondern getanzt. Mit einem Mädchen. Und das hat Anna durchs Fenster beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt ziemlich sauer auf mich ist. Ziemlich? Sehr sauer, würde ich sagen. Du weißt davon? Oh ja. Anna hat mir von einer äußerst gut aussehenden, dunkelhaarigen mit grünen Augen erzählt. Ihr habt eng getanzt und du hast sie ganz verliebt angeguckt, sagt Anna. Wir mussten eng tanzen, weil das beim Walzer so vorgeschrieben ist. Und verliebt geguckt habe ich schon deswegen nicht, weil ich in Melanie nicht verliebt bin. Melanie? Ist das der Name der dunkelhaarigen? Ja. Also kennst du sie doch näher. Ich kenne sie nicht näher. Und du redest schon wie meine Mutter. Reg dich bloß nicht gleich auf. Warum sollte ich mich nicht aufregen, wenn anscheinend alle entschlossen sind, mich und Melanie zusammenzubringen? Alle nicht. Ich würde jemand ganz anderen mit Melanie zusammenbringen. Einen Jungen, wie man ihn nicht alle Tage, Nächte trifft, der nicht übel aussieht und sturmerprobt ist. Etwa Lumpi? Ach, Lumpi. Mich. Und nun komm endlich. Mir schlafen die Füße ein, wenn ich so lange auf einem Fleck stehe. Damit erhob sich der kleine Vampir in die Luft und Anton folgte ihm. Dabei pochte ihm das Herz bis zum Hals. Er war sicherlich schon 100 Mal geflogen, aber zu spüren, wie die Luft ihn trug, das war immer wieder aufs Neue atemberaubend. Jetzt war er frei wie ein Vogel. Nein, frei wie ein Vampir. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass wir zurückkommen? Gerechnet nicht, aber ich habe ja noch die Erde von eurem Heimatfriedhof in Transsilvanien. Und irgendwie habe ich mich durch die Erde mit euch verbunden gefühlt. Was? Du hast unsere gute, edle Heimaterde? Ja. Und wo? In einer Dose, in meinem Nachttisch. Das ist ja hervorragend. Du findest es nicht schlimm, dass ich die Erde mitgenommen habe? Nun, grundsätzlich betrachten wir das Entfernen unserer Heimaterde als schweres Vergehen. Aber unter diesen Umständen ist alles vergeben und vergessen. Unter welchen Umständen? Tante Dorothee, sie jammert ständig, dass sie für ihre Gesichtsmasken die echte Heimaterde vom Ort der Ruhe braucht. Gerade eben hat sie noch gesagt, ihre Verjüngungskur würde nur halb so lange dauern und in spätestens 2 Wochen könnte sie nach Transsilvanien zurückkehren, wenn sie die echte Heimaterde hätte. Sie braucht doch gar nicht viel, hat sie gesagt. Unsere Heimaterde ist so kraftvoll, dass sie selbst dann noch Wunder wirkt, wenn sie mit gewöhnlicher Friedhofserde vermischt wird. Und warum fliegt Tante Dorothee nicht gleich nach Transsilvanien zurück? Da hätte sie doch mehr als genug Heimaterde. Ja, schon. Leider hat sie sich geschworen, erst nach Transsilvanien zurückzukehren, wenn sie 20 Jahre jünger aussieht. Und Tante Dorothee hat einen transsilvanischen Dickschädel. Achtung, da ist die Friedhofsmauer. Wir landen. Aus vollem Flug heraus ließ sich der kleine Vampir fallen. Eine meisterhafte Leistung und das Ergebnis jahrzehntelanger Übung. Anton, der sich auf diesem Gebiet nicht mit dem kleinen Vampir messen konnte, flog ein paar Schleifen und ließ sich dann sanft zur Erde gleiten. Er landete neben einem umgestürzten Grabstein. Nicht weit entfernt sah er die Tanne, unter der sich das Einstiegsloch zur Gruft Schlotterstein befand. Und du bist sicher, dass Tante Dorothee noch in der Gruft ist? Ja, aber ich muss sowieso in die Gruft und da werde ich es feststellen. Du musst in die Gruft und warum? Ich will was holen. Und was wird aus mir? Du bist natürlich herzlich eingeladen, mitzukommen. Ich würde dir auch gern meine neue Kuscheldecke zeigen. Aber wie ich dich kenne, wirst du es vorziehen, hier draußen zu warten. Ja. Bis gleich, Anton. Hm? Ei, wen haben wir denn da? Anton Bohnsack. Was treibst du denn ganz allein auf unserem Friedhof? Hm? Ich bin nicht allein. Ich bin mit Rüdiger hier. Ach ja? Und wie kommt es, dass man ihn nicht sieht? Man sieht ihn nicht, weil er in der Gruft ist. In der Gruft? So, so. Hey, fass mich nicht an. Hast du etwa Angst vor mir? Nein. Und warum weichst du mir dann aus? Ich mag es nicht, wenn man mich festhält. Ach, du magst es nicht, wenn man dich festhält. Und was war mit dieser kleinen Schwarzhaarigen vorhin? Hast du mich etwa auch beim Tanzen beobachtet? Tanzen? Nennst du diese Hüpfer? Das waren keine Hüpfer, das waren Walzerschritte. Walzerschritte? Beim Walzer musst du über das Parkett schweben. Du musst eins werden mit der Musik. Ich habe gar keine Lust, tanzen zu lernen. Ich finde es blöd, wenn man seine Schritte zählen muss und dauernd zu sich selber sagen soll, vordrehen, Schluss oder rückdrehen, Schluss. Ach, bringen Sie euch so das Tanzen bei? Mit stumpfsinnigem Zählen und läppischen Sprüchen? Ja. Du solltest lieber bei deinem alten Freund Lumpi Tanzunterricht nehmen. Bei dir? Oh ja. Wir Vampire sind allesamt gute Tänzer, aber ich bin der Begabteste. Am besten komme ich mal mit in deine Hüpfstunde und zeige euch, wie man richtig tanzt. Aber... Rüdiger, du? Lumpi. Hm? Ich habe aufregende Neuigkeiten. Anton nimmt mich mit in seine Hüpfstunde. Ich soll den Leuten zeigen, wie man richtig tanzt. Ach, du willst auch zu Antons Tanzstunde? Wieso? Wer denn noch? Anna, Eben in der Gruft hat sie mir zugeflüstert, dass sie nicht tatenlos zusehen will, wie ein fremdes Mädchen ihr Anton ausspannt. Getreu unserem Leitspruch, zubeißen ist die beste Verteidigung, wird sie nun selbst an der Tanzstunde teilnehmen. Aber... Und ich werde ebenfalls an der Tanzstunde teilnehmen. Inzwischen bin ich schon richtig neugierig auf diese gut aussehende Dunkelhaarige. Oh, ist das nicht prima? Wir gehen alle drei in die Tanzstunde. Ja, in unsere neuen Edelklamotten von Dracula. Toll, wie ihr über mich bestimmt. Doch, das machen wir doch gern. Jetzt musst du mir nur noch verraten, wann deine nächste Hüpfstunde ist und dann kratze ich die Kurve. Ja, wann ist die nächste Tanzstunde? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nein, eigentlich will ich gar nicht wieder hingehen. Unsinn! Du wirst dich gleich morgen früh erkundigen, wann deine nächste Hüpfstunde ist. Verstanden? Ja. Warum nicht gleich so? Ha! Den müden Laden werden wir Papiere schon in Schwung bringen. Liegt Tante Dorothee eigentlich im Sarg? Ja, und Anna auch. Aber sie ist doch nicht krank, oder? Nein. Anna hat sich ebenfalls eine Gesichtsmaske aufgetragen. Rate mal, wen sie damit beeindrucken will. Wer könnte das sein? Vielleicht hat sie einen neuen Freund? Anna? Einen neuen Freund? Sie wird nie einen neuen Freund haben. Genauso wenig, wie sie einen Sonnenbrand bekommen wird. Und warum nicht? Weil die erste große Liebe eines Vampirs unsterblich ist. Und wie kommt es, dass du nicht mehr für Olga schwärmst, wenn die erste große Liebe eines Vampirs unsterblich ist? Die Liebe zwischen Vampiren kann kurz und flüchtig sein. Unsterblich ist nur die artübergreifende Form. Die was? Die artübergreifende Form. Das heißt, die erste große Liebe zwischen einem Vampir und einem Menschen. Ach so. Und was machen wir jetzt? Jetzt fliegen wir zu dir nach Hause. Du gibst mir unsere kostbare Heimaterde und danach fliege ich allein weiter. Ich dachte, du wolltest noch zu Geiermeier und Schnuppermaul. Aber der kleine Vampir war entschlossen, Tante Dorothee so bald wie möglich mit der Heimaterde zu beglücken, und so flogen sie los. In seinem Zimmer schaltete Anton die Lampe über dem Bett ein. Dann holte er aus seinem Nachttisch die Dose mit der Friedhofserde und gab sie dem kleinen Vampir, der draußen auf dem Fenstersims wartete. Mit ehrfürchtiger Miene nahm der kleine Vampir die Dose entgegen und ließ sie unter seinem Umhang verschwinden. Bis bald, Anton. Und wann? Anna? Guten Abend, Anton. Hallo, Anna. Ich hab dir hoffentlich keinen Schrecken eingejagt. Nicht direkt, aber es hätte schließlich auch jemand anders sein können. Dachtest du, etwas wäre Tante Dorothee? Die würde doch gar nicht in deinen Schrank passen. Außerdem liegt sie noch immer im Sarg mit ihrer Gesichtsmaske. Übrigens, Gesichtsmaske. Fällt dir an mir etwas auf? Ja, deine Wangen sind ganz rosig. Ehrlich? Das hatte ich gehofft. Sind sie genauso rosig wie bei dem Mädchen, mit dem du so verliebt getanzt hast? Ja, aber ich habe nicht verliebt getanzt. Beim Walzer muss man eng tanzen. Du bist gar nicht verliebt? Nein. Überhaupt nicht? Auch kein kleines bisschen? Nein. Ach, ein bisschen verliebt solltest du aber sein. Und zwar in eine, die sich extra für dich ein neues Parfum gemischt hat. Mufti, glückliches Wiedersehen. Riecht es nicht toll? Doch. Magst du mich mit meiner rosigen Haut lieber als früher? Ja und nein. Ja und nein? Ja, weil du jetzt noch niedlicher aussiehst. Ja. Und nein, weil es für mich nicht so wichtig ist, wie du aussiehst. Ich finde es viel wichtiger, dass du nett und sympathisch bist. Nett und sympathisch? Ist das alles? Nein. Du bist viel mehr als nur nett und sympathisch. Du bist das süßeste, hübscheste, klügste, mutigste Mädchen, das mir jemals begegnet ist. Ach. Anton, weißt du, was du da gesagt hast? Was ich gesagt habe? Du hast Mädchen gesagt und nicht Vampirmädchen. Sollte ich das nicht? Es klingt, als würdest du keinen Unterschied zwischen mir und den Menschenmädchen machen. Das tue ich aber. Dich mag ich lieber als alle Menschenmädchen, die ich kenne. Und ich dachte, ich hätte dich an diese Schwarzhaarige verloren. Melanie und ich haben wirklich nur getanzt. Versprichst du, dass du beim nächsten Mal mit mir tanzt und mit keiner anderen? Versprochen. Was hast du eigentlich Rüdiger gegeben? Eine Dose mit eurer Heimaterde. Du hast Heimaterde? Echte Heimaterde? Nicht so laut. Meine Eltern schlafen. Oh, tut mir leid. Und du hast wirklich Heimaterde? Ich hatte Heimaterde. Und warum hast du sie nicht mir gegeben? Ich brauche sie für meine Gesichtsmasken, nicht Rüdiger. Er wollte sie für Tante Dorothee, damit sie so schnell wie möglich wieder nach Transsilvanien zurückfliegt. Aber Tante Dorothee ist ein hoffnungsloser Fall. Die Heimaterde wirkt auf ihre Haut überhaupt nicht, weil sie schon erwachsen war, als sie Vampir wurde. Unsere Heimaterde wirkt nur auf junge Haut. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Wir sehen uns dann in der Tanzstunde. Am nächsten Tag erzählte Anton seiner Mutter, dass er nun doch am Tanzunterricht teilnehmen wollte. Wie er erwartet hatte, war sie ganz begeistert. Sie telefonierte auch gleich mit Herrn Schwanenhals. Kurz nach Sonnenuntergang klopfte es dann an Antons Fenster. Du, Rüdiger? Wer sonst? So früh hast du noch nie bei mir geklopft. In der Gruft war es nicht zum Aushalten. Oh, Tante Dorothee und Anna haben sich um die Heimaterde gestritten. Wer von ihnen sie benutzen darf, wie oft, wie viel. Mir gellen noch die Ohren von ihrem Gezeter. Puh. Wann geht's denn nun mit der Tanzstunde los? Morgen um 5.30 Uhr. Das passt mir ausgezeichnet. Und Anna wird überglücklich sein. Sie zählt schon die Minuten, bis sie endlich mit dir übers Parkett gleiten kann. Nur Lumpi wird sich ärgern. Warum wird Lumpi sich ärgern? Weil sich Freitag seine Männergruppe versammelt. Und Waldi, der Bösartige, hat gedroht, ihn aus der Gruppe auszuschließen, wenn er noch ein einziges Treffen versäumt. Willst du schon gehen? Fliegen? Ja, so leer ist mein Magen. Das ist kaum zu ertragen. Gute Nacht, Anton. Nacht. Am nächsten Abend standen außer dem schwarzen Buckel-Volvo von Herrn Schwanenhals noch drei Autos vor der Villa. Bestimmt sind sie schon alle da, dachte Anton. Nein, alle nicht. Vampire kamen bekannterweise nie pünktlich. Aus dem oberen Stockwerk hörte er Stimmen, aber keine Musik. Hastig lief er die Stufen hinauf. Als er den Saal der Tanzschule betrat, kam gerade Herr Schwanenhals aus dem Nebenraum. Mit ausgebreiteten Armen eilte er auf Anton zu. Der junge Herr Bohnsack, wie freut es mich doch, dass Sie sich entschlossen haben, unserem munteren Kreis beizutreten. Meine werten Damen und Herren, darf ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit ersuchen? Bitte heißen Sie Herrn Anton Bohnsack in unserer Mitte willkommen. Damit hat sich die Zahl unserer tanzenden Herren auf 8 erhöht. Nein, auf 10. Wie kommen Sie auf 10, Anton? Zwei Freunde von mir wollen noch kommen. Es sind Brüder und ihre jüngere Schwester bringen sie auch mit. Tatsächlich? Wir sehen es nicht allzu gern, wenn jemand aus heiterem Himmel bei uns hereinschneit. Und für alle, die einmal ganz unverbindlich unsere Tanzschule beschnuppern möchten, gibt es die Schnupperstunde. Aber ich nehme an, Sie haben Ihre Freunde bereits eingeladen, Anton? Ja. In diesem Fall werden wir eine Ausnahme machen. Und im Übrigen ist heute Freitag. Da kann man ruhig etwas freizügiger sein. Wissen Sie denn, wann wir Ihre Freunde erwarten dürfen? Eigentlich müssten sie längst hier sein. Aha. Ihre Freunde haben wohl eine längere Anfahrt. Das nicht. Sie könnten sogar zu Fuß gehen. Aber zu Fuß gehen sie nie. Fast nie. Dann sollten wir jetzt beginnen. Darf ich bitten, meine Herrschaften? Klar, los geht's. Bei den ersten Takten erhoben sich alle Tanzschüler von ihren Plätzen und gingen in die Saalmitte. Nur Anton blieb sitzen, den Blick auf die Tür gerichtet. Aber noch immer zeigte sich keiner der Vampire. Willst du gar nicht tanzen? Doch. Wow, du hast in der Zwischenzeit geübt, stimmt's? Geübt? Wie meinst du das? Ich wette, du hattest eine Privatstunde bei Herrn Schwanhals. Nein. Aber du tanzt wie ein Junger. Sind das deine Freunde? Plötzlich wurde es ganz still im Saal. Alle starrten auf die Dreiergruppe an der Tür. Lumpi, Rüdiger und Anna hatten sich herausgeputzt wie zu einem festlichen Ball. Anna trug ein bodenlanges, dunkelrotes Samtkleid, eine schwarze Stola, schwarze Handschuhe und ein Gesteck aus Federn in ihrem, ja, zu einer Hochfrisur aufgetürmten Haar. Rüdiger hatte sich einen schwarzen Anzug angezogen, dazu ein lila Hemd und eine schwarze Fliege. Lumpi sah aus, als würde er die Hauptrolle in einem Mozart-Film spielen. Er trug eine braune Bunthose über weißen Kniestrümpfen, eine goldfarbene Samtjacke und darunter ein weißes Rüschenhemd. Ja, sind wir hier richtig bei der Tanzschule Schwarzer Hals? Schwanenhals. Der Name lautet Schwanenhals. Und du hast gesagt, die Tanzschule heißt Schwarzer Hals. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja, ist auch besser, wenn du deinen Mund hältst. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Lumpi von Schlotterstein, der Starke. Von Schlotterstein? Sie sind von adligem Geblüt? Na und ob? In unseren Adern fließt uraltes transsylvanisches Fürstenblut. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr von Schlotterstein. Eine Ehre? Mit der Meinung stehen Sie ziemlich allein da. Ja, du schließt mal wieder von dir auf andere Brüderchen. Aber ich bitte Sie, meine Herrschaften, wir wollen doch keinen Streit. Würden Sie mir nun verraten, wie Ihre Geschwister heißen, Herr von Schlotterstein? Das ist Rüdiger von Schlotterstein, der Vorlaute. Und das Rotbäckchen ist meine kleine Schwester, Anna von Schlotterstein, ehemals die Zahnlose. Jetzt nennt sie sich Anna die Mutige. Ich nenne mich nicht mehr so, ich bin es. Reizend, ganz reizend. Und Sie, Ihre Geschwister und unser junger Herr Anton sind gute Freunde? Sehr gute. Ich würde sagen, ziemlich gute. Warum nur ziemlich gute? Hat Anton uns etwa nicht in die Tanzschule Schwanenhals eingeladen? Ich finde, so etwas tut nur ein sehr guter Freund. Ein sehr guter Freund würde alles mit dir teilen. Und Anton kann äußerst geizig sein, wenn es ums Essen und Trinken geht. Dann sollten wir nun mit unserer Tanzstunde fortfahren. Genau. Wollen wir tanzen, schönes Fräulein? Sehr gern, Rüdiger. Musik! Verzeihen Sie, wenn ich Sie belehre. Aber in meiner Tanzschule pflegen wir einen gesitteten Umgangston. Würden Sie so freundlich sein und Ihre Bitte noch einmal in höflicher Form vortragen, Herr Rüdiger? Hä? Welche Bitte? Ja, welche Bitte? Wir von Schlottersteins bitten nie um etwas. Wie es scheint, haben Sie noch viel zu lernen, meine Herrschaften. Also, darf ich bitten. Inzwischen hatten sich die meisten Mädchen und Jungen in der Saalmitte zum Tanzen aufgestellt. Anton hielt Ausschau nach Anna. Doch er konnte sie nirgendwo entdecken. Jetzt war nur noch die Blonde mit dem Pferdeschwanz übrig. Und die war mehr als einen Kopf größer, stellte Anton fest, als sie sich nun von ihrem Stuhl erhob und auf ihn zukam. Hallo, ich bin Susanne. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Welche Sie? Sie, Anton. Ach so. Herr Schwanhals möchte, dass wir uns siezen. Ich weiß. Aber wenn Sie wollen, können wir uns auch duzen. Nein, nein. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Sie mich auffordern. Ich finde, Sie sind der interessanteste Junge in der gesamten Tanzstunde. Das sollte Herr Schwanenhals besser nicht hören. Und warum nicht? Weil interessant ein Fremdwort ist. Dann sind Sie eben der aufregendste Junge hier, Anton. Das stimmt. Und deshalb ist Anton auch mein Tanzpartner. Anna, du? Warum sollte Anton ausgerechnet mit so einer Vogelscheuche wie dir tanzen? Ich wette, dein Kleid kommt direkt aus der Mottenkiste. Und die Motten, die vorher in der Kiste waren, sitzen jetzt alle in deinen Haaren. Deswegen sehen sie so angenagt aus. Na warte! Du wirst es bereuen, du Ackergaul! Wütend zog Anna an Susannes langem Pferdeschwanz. Susanne schnaufte laut und riss an Annas Haaren. Auf einmal hielt sie eine Haarsträhne von Anna in der Hand. Anna gab einen Schmerzensschrei von sich. Dann ging eine erschreckende Verwandlung mit ihr vor. Sie fletschte ihre Zähne und ein bedrohliches Knurren kam aus ihrer Kehle. Ihr Blick wurde ganz starr. Und mit ausgestreckten Händen ging sie auf Susanne los. Bestimmt hätte sie Susanne in den Hals gebissen, wenn Anton sie nicht in letzter Sekunde an ihrer Stola zurückgezogen hätte. Nicht Anna! Sind Sie denn völlig von Sinnen, meine Damen? Ein derartiges Benehmen wird in meiner Tanzstunde nicht geduldet. Sie, Fräulein Anna, und Sie, Fräulein Susanne, werden einander jetzt um Verzeihung bitten. Aber die Vogelscheuche da hat angefangen. Kein Aber. Sie werden sich meiner Anweisung fügen. Und keine weiteren Beleidigungen. Entschuldigung. Und nun ist die Reihe an Ihnen, Fräulein Anna. Wir von Schlottersteins bitten nie. Ade. Bravo, Schwesterchen. Komm, Rüdiger, wir machen auch eine Fliege. Nein, ich bleibe. Sag bloß, dir gefällt das lahme Geschwurfe. Es ist nicht nur die Tanzstunde, die mir gefällt. Na, dann weiterhin viel Spaß. Mir stinkt der ganze Laden. Ich muss doch sehr bitten. Du stinkst, Lumpi, und zwar nach Mief und Moder. Danke für die Friedhofsblumen. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich von Ihrer Tanzstunde halte? Nicht nötig. Sie haben bereits mehr als genug gesagt. Das hier ist keine Tanzstunde, das ist ein Kasernenhof. Halten Sie Ihre Zunge im Zaum, junger Mann. Und für sowas habe ich meine Männergruppe sausen lassen. Leider bleibt uns nur noch die Zeit für unseren abschließenden Schwanentanz. Schwanentanz, wir wackeln alle mit dem Schwanz. Wir schütteln das Gefieder und hüpfen auf und nieder. Wir machen unseren Hals ganz lang und gehen umher im Watschelgang. Vortrefflich, meine Herrschaften. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Tanzstunde angelangt. Schade. Alles Schöne muss einmal zu Ende gehen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen, Herr Schwanhals. Herr Rüdiger. Ja? Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Und weswegen? Entschuldige, Anton, dass ich mich verspätet habe. Ja, ja. Aber der Verkehr war einfach furchtbar. Guten Abend, Herr Schwanenhals. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Bohnsack. Gehen wir? Einen Moment, Anton. Ist das da drüben nicht... Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Du weißt ja gar nicht, was ich fragen wollte. Doch, ich weiß, dass du überall Gespenster, nein, kleine Vampire siehst. Sehr witzig. Auf Wiedersehen, Herr Schwanenhals. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wofür hast du dich denn bedankt? Dafür, dass Herr Schwanenhals sich mit dir abgibt. Das ist manchmal ganz schön anstrengend. Aber nur manchmal. Anton war gerade in sein Bett gestiegen, als jemand laut und fordernd an die Scheibe pochte. Auf Zehenspitzen ging er ans Fenster und spähte durch einen Spalt im Vorhang. Doch draußen auf dem Fenstersims saß nicht Tante Dorothee, wie er befürchtet hatte, sondern der kleine Vampir. Hey, mach auf! Ja, sofort. Du musst mir helfen. Ist etwas passiert? Allerdings. Willst du zuerst die guten oder die schlechten Nachrichten hören? Die schlechten. Erinnerst du dich an die Dose mit der Heimaterde, die du mir vorgestern gegeben hast? Sicher. Gestern Nacht hat Tante Dorothee heimlich, still und leise die Erde in der Dose verlängert. Verlängert? Du meinst mit anderer Erde vermischt? Ja, aber Tante Dorothee hat keine normale Erde genommen, sondern Erde von Schnuppermauls Hügelbeet, auf dem er sein Grünzeug anbaut. Und seitdem wachsen Anna und Tante Dorothee Tomaten im Gesicht. Tomaten? Natürlich keine richtigen Tomaten, aber ihre Haut ist tomatenrot. Außerdem brennt sie wie Feuer. Deshalb? Deshalb was? In der Tanzstunde dachte ich, Anna wäre vor Eifersucht so rot im Gesicht. Nein, das kam durch ihre Gesichtsmaske. Sie muss auch ständig kalte Umschläge und Kräuterkompressen machen. Arme Anna. Und was ist die gute Nachricht? Ich hab mich verliebt. Verliebt? Wirklich? Mhm. Und in wen? Ihr Name beginnt mit M wie Mondschein. Dann kommen ein E und ein L wie ewige Liebe. Schwierig. Zur Hölle nochmal, bist du heute Abend begriffsstutzig. Es ist Melanie. Ach, Melanie. Und erwidert sie deine Gefühle? Eben deshalb brauche ich deine Hilfe. Du sollst herauskriegen, was sie über mich denkt. Natürlich ganz diskret. Was hältst du davon, wenn wir beide gleich zu ihr hinfliegen und du bei ihr klopfst und sie fragst? Das nennst du diskret? Ja, wenn du ganz vorsichtig klopfst. Hast du ihr denn gesagt, wer du bist? Wer ich bin? Das weiß sie doch. Rüdiger von Schlotterstein, aus uraltem transsilvanischen Adel. Hast du Melanie auch gesagt, dass du ein Vampir bist und fliegen kannst? Selbstverständlich nicht. Na also, dann ist es bestimmt keine gute Idee, von draußen an ihr Fenster zu klopfen. Zum Klingeln ist es aber schon zu spät. Ich weiß auch gar nicht, wo Melanie wohnt. Nicht? Nein, das versuche ich dir schon die ganze Zeit klar zu machen. Melanie ist nicht meine Freundin und ich kenne sie nicht näher. Heißt das, ich muss bis zur nächsten Tanzstunde warten, um Melanie wiederzusehen? Ich schätze ja. Und wann ist die nächste Tanzstunde? Am Mittwoch um 17:30. Oh, erst am Mittwoch. Naja, irgendwie werde ich die Zeit schon rumkriegen. Gute Nacht, Anton. Warte, was hatte denn Herr Schwanenhals mit dir zu besprechen? Er hat gefragt, ob er mich als neues Mitglied in seiner Tanzstunde begrüßen darf. Ich habe natürlich ja gesagt. Dann hat er gefragt, wie ich es mit dem Bezahlen halten will. Und ich habe gesagt, du regelst das. Was? Ich? Ja, immerhin kriege ich zu Hause kein Taschengeld. Hey, warte! Doch der kleine Vampir war schon davongeflogen. Wütend machte Anton sein Fenster zu. Am nächsten Morgen erkundigte er sich, wie viel die Tanzschule kostete, und war ziemlich entsetzt, als seine Mutter 175 Euro antwortete. Nach längerem Überlegen hob er am Montag 50 Euro von seinem Konto ab. Den Rest würde der kleine Vampir selbst aufbringen müssen, hatte er beschlossen. Vielleicht konnte Rüdiger arbeiten, zum Beispiel im Kino als Platzanweiser bei den Spätvorstellungen. Als Anton nach Hause kam, fiel ihm auf, dass ihn seine Mutter merkwürdig, vorwurfsvoll ansah. Ich hatte heute in der großen Pause ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Frau Kaas. Und worüber habt ihr gesprochen? Frau Kaas wollte wissen, ob du mir von den Sprösslingen der alten Adelsfamilie erzählt hast, die neuerdings die Tanzstunde besuchen. Ups. Nein, habe ich geantwortet, das hat mir Anton nicht erzählt. Einer der jungen Adligen interessiert sich sogar für ihre Melanie, hat sie gesagt. Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber als sie mir vorschwärmte, Melanies Tanzpartner wäre aus einem alten transsilvanischen Adelsgeschlecht, wurde ich doch hellhörig. Und dann fiel mir ein, dass ich am Freitagabend einen blassen Jungen in einem altmodischen Anzug gesehen hatte, der mir sehr bekannt vorkam. Willst du mir wenigstens jetzt die Wahrheit sagen, Anton? Du weißt ja sowieso schon, dass es Rüdiger war. Er und seine Schwester, sein Bruder und seine Tante sind aus Transsilvanien zurück. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Warum? Ja. Weil du Rüdiger, Anna und Lumpi nicht ausstehen kannst. So würde ich das nicht formulieren. Aber Vati und ich sind beide der Meinung, dass Rüdiger und seine Geschwister nicht der richtige Umgang für dich sind. Und Frau Kahrs empfindet das genauso. Hast du Rüdiger etwa bei ihr angeschwärzt? Angeschwärzt? Das war gar nicht nötig, da Schwarz ohnehin seine Lieblingsfarbe ist. Aha. Nein, ich habe ihr nur von der merkwürdigen Kleidung erzählt, die Rüdiger und seine Geschwister immer tragen. Von ihrem muffigen Geruch, von den zweifelhaften Erziehungsmethoden ihrer Eltern, die sich offenbar gar nicht um sie kümmern. Jedenfalls wird Frau Kahrs nun am Mittwoch selbst in die Tanzstunde kommen und sich einen persönlichen Eindruck von Rüdiger verschaffen. Und ich werde sie begleiten. Oh nein! Oh doch! Und so stieg Anton am übernächsten Abend mit einem sehr unbehaglichen Gefühl im Magen zu seiner Mutter ins Auto. Sie hatte darauf bestanden, dass er seine dunkelblaue Stoffhose und das weiße Polohemd anzog. Damit sollte er Frau Kahrs beweisen, dass er nicht auf der Vampirwelle mitschwamm, wie sie es nannte. Als sie in der Tanzschule ankamen, saß Herr Schwanenhals am Klavier und unterhielt sich mit einigen Tanzschülern. Kurz darauf betrat Melanie den Saal, begleitet von ihren Eltern. Die Familie Kahrs, welch eine Freude! Dürfte ich Sie mit Frau Bunsack bekannt machen, der Mutter unseres sehr begabten jungen Anton? Wir kennen uns bereits. Richtig, ich vergaß. Welcher ist denn Rüdiger von Schlutterstein? Ja, welcher ist es? Er scheint noch nicht hier zu sein. Würden Sie sich jetzt bitte für unser Lied zusammenfinden, meine Herrschaften? Und Sie, liebe Eltern, möchte ich bitten, in unserer Kaffeestube Platz zu nehmen. Ja, schön, danke. Voller Erleichterung sah Anton seine Mutter und das Ehepaar Kahrs in der Kaffeestube verschwinden. Gerade noch rechtzeitig, denn nun erschien der kleine Vampir. Er trug einen schwarzen Frack und dazu ein schwarzes Hemd mit einer blutroten Fliege. Offenbar genoss er das Aufsehen, das er erregte, denn er grüßte nach allen Seiten. Darf ich zum Tanz bitten, schönes Fräulein? Wir tanzen noch nicht. Zuerst singen wir. Hä? Und ich dachte, dies wäre eine Tanzstunde. Singst du nicht gern, Rüdiger? Warum läuft sie weg? Weil wir gleich das Auffordern üben. Komm, wir gehen auf die andere Seite. Ulkige Sitten. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Und was ist so wichtig? Melanies Eltern. Sie sind hier. Melanies Eltern? Ja. Wo? Im Nebenraum. Und was wollen Sie? Dir ein paar Fragen stellen, schätze ich. Fragen stellen? Oh, bestimmt wollen Sie mich ausquetschen, bis ich alles gestehe. Gestehen? Was denn? Wer ich bin. Wer ich wirklich bin. Wer meine Eltern sind, was sie beruflich machen, wo wir wohnen. Ich glaube nicht, dass sie dich ausquetschen werden. Meine Eltern hast du schließlich auch getroffen. Das war doch nicht so schlimm, oder? Ja, weil deine Eltern normale Eltern sind. Aber Melanies Eltern sind Schwiegereltern. Und das ist etwas völlig anderes. So? Ja, Schwiegereltern sind die gefährlichsten Schnüffler der Welt. Das hätte ich von Melanie nicht gedacht. Was? Dass sie mich an ihre Eltern verrät. Rüdi? Olga? Das darf doch nicht wahr sein. Sie war es wirklich. Olga, Fräulein von Seifenschwein. Für ein Vampirmädchen sah Olga mit ihren blauen Augen, ihrer Stupsnase, den Sommersprossen und dem silberblonden Haar ungewöhnlich gut und gepflegt aus. Sie trug unter ihrem Vampirumhang ein rotes Trachtenkleid, eine weiße Schürze, weiße Kniestrümpfe und schwarze Lackschuhe. Passend zum Kleid hatte sie eine große rosa Schleife in ihrem Haar befestigt. Wie kommst du hierher? Durch die Tür? Aber ich dachte, du wärst in Paris. Ich war in Paris bis gestern Nacht. Hast du mich sehr vermisst, Rüdi? Ganz schrecklich. Das freut mich. Ihr seht ja totschick aus heute Abend. Nicht wahr? Den Frack hat Dracula extra für mich anfertigen lassen. Wollen wir tanzen? Ja. Darf ich bitten, Anton? Wieso? Ist Damenwahl? Nein. Aber kennen Sie nicht das Sprichwort? Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berg kommen. Nie gehört. Du meinst Fleischberg, oder? Tanzen wir jetzt? Wenn's sein muss. Ich möchte keinen Namen nennen, aber jemand tanzt heute Abend nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise. Hier, wir sind das. Wir tanzen Vampirpolka. Vampirpolka, jawohl. Dürfte ich erfahren, ob Sie auch eine Schwester des Herrn von Schlotterstein sind? Ich? Nein. Rüdiger und ich sind zwar verwandt, aber nur um 10 Friedhofsecken herum. Das kann sich bald ändern, wenn du willst. Ich bin Olga von Seifenschwein. So. Mit vollem Namen Olga Tusnelda Amalie Clotilde Freifräulein von Seifenschwein. Oh, Pöbel. Wir von Seifenschwein sind das älteste, angesehenste Adelsgeschlecht von ganz Transsilvanien. Ja. Möchten Sie auch tanzen lernen, Fräulein von Seifenschwein? Wie kommen Sie darauf, dass ich tanzen lernen muss? Hat Ihnen unsere Vampirpolka nicht gefallen? Doch, sicher. Aber wir haben es in unserer Tanzstunde zur Aufgabe gemacht, den Walzer zu lernen. Walzer? Puh, das ist doch Schnee von gestern. Wer will denn heute noch Walzer lernen? Kommst du hierher, um Walzer zu lernen, Rüdiger? Ich? Nein. Na also. Ich mache nur wegen der Geselligkeit mit. Ja, du bist ein wilder Geselle. Mhm. Viel zu wild für diese lahme, hinterwäldlerische Schwanengrube. Das geht nun wirklich zu weit. Sie mögen zwar aus dem ältesten, angesehensten Adelshaus von ganz Transsilvanien stammen, mein Fräulein, aber das macht Sie nicht zu einem besseren Menschen, Fräulein von Seifenschwein. Zu einem besseren Menschen? Nur gut, dass wir heute hergekommen sind. Und wir wollten Rüdiger zu uns nach Hause einladen. Aber nach diesem Auftritt wird entweder Rüdiger die Tanzstunde verlassen oder unsere Melanie. Jawohl. Rüdiger oder Melanie? Ja. Der kleine Vampir gab ein tiefes, kehliges Knurren von sich. Anton fürchtete schon, dass gleich etwas Schreckliches geschehen würde, als Olga den kleinen Vampir am Ärmel packte und zur Tür zog. Anton überlegte, ob er hinterherlaufen sollte. Aber dann fiel sein Blick auf seine Mutter, die ihn vorwurfsvoll musterte, und er blieb stehen. Ich muss Sie alle innigst um Verzeihung bitten. Einen derartigen Vorfall hat es in der Tanzschule Schwanenhals bisher noch nicht gegeben. Aber wir wollen unsere heutige Tanzstunde nicht in einem Missklang enden lassen. Meine Damen und Herren, würden Sie nun für unseren abschließenden Schwanentanz zusammenkommen? Und Sie auch, liebe Eltern? Wir? Ich bitte darum. Schwanentanz, wir wackeln alle mit dem Schwanz. Wir schütteln das Gefieder und hüpfen auf und nieder. Wir machen unseren Hals ganz lang und gehen umher im Patschelgang. Schwanentanz, wir wackeln alle mit dem Schwanz. Wir schütteln das Gefieder und hüpfen auf und nieder. Wir machen unseren Hals ganz lang und gehen umher im Marschelgang. Das war wirklich kein schöner Auftritt, Anton. Du meinst, wie ihr Erwachsenen mit den Hüften gewackelt habt und durch den Saal gewatschelt seid? Nein, ich spreche von Rüdiger. Nicht nur, dass er sich diesen albernen Frack angezogen hatte. Sein ganzes Verhalten zielte darauf ab, Herrn Schwanenhals zu provozieren. Er wollte nur ein bisschen Spaß haben. In gewissem Sinne bewundere ich Frau Kaas. Weil sie sich mit ihrer Kugelstoßerfigur in das enge Kostüm gezwängt hat? Nein, nicht deswegen. Aber Frau Kaas hat Melanie gleich den Kontakt mit Rüdiger verboten. Vati und ich dagegen waren mal wieder viel zu naiv und viel zu gutmütig. Wir haben Rüdiger und Anna damals zu uns nach Hause eingeladen und sogar mit ihnen Weihnachten gefeiert. Besser naiv und gutmütig als engstirnig und intolerant wie die Kars. Und das Weihnachtsfest mit Rüdiger und Anna war das Schönste meines Lebens. Ist das dein Ernst? Ja. Rüdiger scheint dir eine Menge zu bedeuten. Er ist mein bester Freund. Wenn er dir so wichtig ist, will ich dir auch nicht verbieten, ihn zu treffen. Aber ich würde es trotzdem gut finden, wenn ihr euch in Zukunft nicht allzu oft seht. Das können wir sowieso nicht. Rüdiger hat einen völlig anderen Stundenplan als ich. Außerdem ist jetzt seine Freundin wieder da. Das blonde Mädchen mit dem Dirndlkleid ist Rüdigers Freundin? Ja. Sag mal, war sie nicht auch schon mal bei uns? Leider. Olga hat keine Hemmung, anderen Leuten auf die Pelle zu rücken. Doch in dieser Nacht erschien der kleine Vampir ganz allein an Antons Fenster. Ist Olga wieder abgeflogen? Wo denkst du hin? Sie hat nur meinetwegen den weiten Flug von Paris hierher gemacht. Und weißt du auch warum? Nein. Um meinen Geburtstag zu feiern. Dein Geburtstag? Und wann ist er? Am 15. Oktober. Das ist schon am übernächsten Samstag, oder? Allerdings. Und ich dachte, ihr feiert nur den Tag, an dem ihr Vampir geworden seid. Es ist nie zu spät, alte Bräuche durch neue zu ersetzen. Und wie alt wirst du? 11 natürlich. Das müsstest du eigentlich wissen. Wieso müsste ich das wissen? Weil ich dir schon ein paar Mal erklärt habe, dass wir Vampire niemals älter werden. Sollte ich noch 500 Jahre lang Vampir bleiben, könnte ich genau 499 Mal meinen Geburtstag feiern. Aber immer nur meinen 11. Ach so. Ist dir ein Mondlicht aufgegangen? Ja. Noch etwas ist ganz toll an Olgas Idee. Anders als am Vampirtag, wo wir unsere Geschenke wieder abgeben müssen, behalten wir am Geburtstag alle Geschenke. Du solltest dir also schon mal Gedanken über ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk für mich machen, Anton. Ich? Ja, du. Selbstverständlich bist du ganz herzlich zu meiner Geburtstagsparty eingeladen. Und wo feierst du? In der Gruft Schlotterstein. Und Tante Dorothee, feiert die etwa mit? Sicher. Unter den Umständen bleibe ich lieber zu Hause. Was? Du lässt mich an meinem Geburtstag im Stich? Ich lass dich nicht im Stich, aber ich will noch immer kein Vampir werden. Man soll niemanden zu seinem Glück zwingen. Warte, und was ist jetzt mit der Tanzstunde? Der Schwan ist gestorben. Du willst überhaupt nicht mehr hingehen? Nein. Olga sagt, das alberne Walzerhopsen ist unter unserer Würde. Gute Nacht, Anton. Unter meiner Würde ist es sowieso. Und so sagte Anton am nächsten Morgen beim Frühstück, er hätte sich die Sache mit der Tanzstunde noch einmal überlegt. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich lieber Karate lernen möchte. Na gut, also ich habe inzwischen auch meine Zweifel, was die Lehrmethode von Herrn Schwanenhals betrifft. Den ganzen Tanzkurs hindurch nur Walzerschritte üben. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben, finde ich. Vor allem ist es langweilig. Ja. Und Langeweile hasse ich am meisten. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.